Hallo, hallo, flotte Bienen, steile Zähne, Feuerrostgangster und fortgeschrittene 250 Kubik Vierradfahrer. Das ist Cookies größte Schaffe. Das ist ja fürchterlich. 77 Girls und ich. Lauter dufte Bienen. Könnte ich mich da bedienen? In jede könnte ich mich vergatten. Aber wie soll ich das schaffen? Das ist ja fürchterlich. 77 Girls und ich. Entscheiden für eine. Augen zu, jetzt bin ich planlos. Ich bleib nicht länger zahnlos. Das ist ja fürchterlich. 77 Girls.